Es ist an der Zeit, sich wieder daran zu erinnern, dass wir uns in einem Überlieferungschaos sich widersprechender Quellen bezüglich der Stadt Rom bewegen. Die eine Quellenseite sagt uns, Rom war zu jener Zeit eine Einöde, bestenfalls ein Dorf von Viehhirten. Die andere Seite behauptet und will uns in glänzenden Bildern vormalen, dass Rom jener Epoche sei eine reich bevölkerte Weltstadt gewesen. Beide Quellenseiten decken sich nicht. Die gesuchte Wahrheit über den damaligen Zustand Roms kann, wie wir sahen, nicht in einer neutralen Mittelzone liegen, sie muss auf einer der beiden Seiten liegen. Und zwar, wie wir sahen, muss die Schilderung der Verfallsseite auf Wahrheit beruhen oder, sagen wir gleich richtiger, der Wahrheit am nächsten kommen. Denn gefälscht sind beide Seiten, also auch die Verfallsseite. Auch diese Seite der Überlieferung bringt die Wahrheit der Dinge in gefälschter Umhüllung, lässt die Wahrheit nur durch einen Dunst hindurchschimmern. Die Verfallsseite stellt nämlich den Zustand so dar, als sei Rom im Laufe des 14. Jahrhunderts, und zwar infolge der Abwesenheit der Kurie, von einer großen Stadt zu einem Dorf herabgesunken. Rom soll demnach durch den unaufhaltsamen Verfall der einstigen Weltstadt allmählich zum Dorf geworden sein. Aber eben dieser vorgebliche Verfall der angeblichen ehemaligen Stadt ist eine Lüge. Die Wahrheit lautet, Rom war während des ganzen Mittelalters nur ein Dorf. Erst im Laufe des 15. Jahrhunderts ist Rom wieder eine Stadt, eben die moderne Stadt der Päpste geworden. Den Beweis liefern die Ergebnisse der voraufgegangenen Untersuchungen. Ich fasse die Ergebnisse noch einmal straff zusammen. In das Zentrum unserer kritischen Beobachtung rücke ich das Faktum des entsetzlichen Verfalls der christlichen Hauptkultstätten in Rom. Dies papierne Faktum ist aus religionspsychologischen Gründen als historisches Faktum unmöglich. Religionspsychologische Umstände erweisen mit absoluter Gewissheit, dass der von der gefälschten Überlieferung berichtete angebliche totale Verfall der beiden christlichen Hauptkirchen erlogen ist. Der angebliche Verfall könnte ja nur infolge absoluter Gleichgültigkeit der damaligen Christen ihren ehrwürdigsten Kultstätten gegenüber möglich geworden sein. Aber eben diese eisige Gleichgültigkeit ist religionspsychologisch unmöglich. Sie ist sozusagen fünffach unmöglich. Hätten wirklich die avignonesischen Päpste jedes Interesse an der wirksamen und erfolgreichen Erhaltung ihrer heiligsten Kultstätten verloren, ihre angeblichen Reparaturen waren ja Papparbeit, so hätte sich die römische Geistlichkeit die wirksame Erhaltung angelegen sein lassen. Hätte auch diese Geistlichkeit restlos versagt, so würden die Christen Roms wirksame Abhilfe geschaffen haben. Hätte auch die römische Bürgerschaft total versagt, so würden die massenhaften frommen Rompilger und mit ihnen endlich die gesamte Christenwelt es nicht zugelassen haben, dass ihre heiligsten Orte zur Viehweide herabsanken. Fünffach ist also die papierne Tatsache des gänzlichen Ruins von St. Peter und der Laterankirche als historische Unmöglichkeit religionspsychologisch erwiesen. Der grenzenlose Ruin von St. Peter und der Laterankirche war als historisches Faktor an und für sich unmöglich. Das heißt, niemals hätte sich solcher Verfall geschichtlich ereignen können, wenn diese beiden Kultstätten überhaupt damals schon bestanden hätten. Wenn diese Kultstätten tatsächlich vorhanden waren, konnten sie aus religionspsychologischen Gründen niemals in dem geschilderten Ausmaß in Trümmer versinken. Damit haben wir nun aber die historische Quintessenz der gefälschten Überlieferung bezüglich des Zustandes Roms im Mittelalter gewonnen. Rom war die mittelalterlichen Jahrhunderte hindurch ein Dorf, und die angeblichen heiligen Kultstätten konnten niemals verfallen, weil sie noch gar nicht vorhanden waren. Anders formuliert, Rom war noch im 14. Jahrhundert ein einfaches, unbedeutendes Hirtendorf, weil damals die Kultstätten der Apostelfürsten noch gar nicht existierten. Und weil diese Kultstätten noch nicht existierten, konnte auch keine an ihr Dasein geknüpfte Tradition, also auch nicht die Tradition von Sedes Romana, im 14. Jahrhundert im christlichen Bewusstsein vorhanden sein. Das Rätsel des angeblichen Exils der Kirche verschmilzt so mit dem Rätsel der Stadt Rom im Mittelalter zu einem großen Rätselkomplex, und beide Rätsel finden eine und dieselbe Lösung. Diese Lösung heißt: Rom ist während des Mittelalters niemals die Residenz der Päpste gewesen, es war ein unbedeutendes Dorf. Die Stadt Rom, die Stadt der Päpste und der christlichen Kultstätten, ist Rom erst im Verlaufe des 15. Jahrhunderts geworden. Ich bin mir darüber klar, dass sich die relativistischen Geschichtsforscher gegen dies Ergebnis mit Heftigkeit auflehnen werden. Ich kenne auch die hergebrachten Einwürfe bereits, mit denen sie ankommen werden. Ihr Repertoire wird lauten: Der unbesonnene Verfasser hat die Quellen vergewaltigt und so lange gepresst, bis das gewünschte Resultat herausquoll. Er hat richtige Beobachtungen künstlich isoliert und alle unbequemen gegenteiligen Quellenaussagen unter den Tisch fallen lassen. Die Kritik des Verfassers an den Quellenangaben muss also als unmethodisch zurückgewiesen werden. So werden die Anklagepunkte lauten. Aber wie steht es mit der Berechtigung? Die Anklage bricht von Anfang bis zu Ende haltlos in sich zusammen. Ja, sie kann einfach nicht erhoben werden, weil sie gar nicht den Tatsachen entspricht. Ich habe nämlich die Quellen durchaus nicht vergewaltigt, gepresst und isoliert, und anderenteils ist meine Kritik am Leitseil straffster Methodik zu ihrem Ergebnis gelangt. Relativistische Schaukelmethodik habe ich aus mehrfach dargelegten Gründen allerdings nicht getrieben. Denn schließlich will ich ja keine relativen Scheinwahrheiten zutage fördern, sondern die historische Wahrheit in ihrer endgültigen, absoluten Gestaltung ermitteln. Zu diesem Zwecke habe ich die Quellenangaben vorerst auf ihren wesentlichen Gehalt, eben auf das Grundsätzliche, auf ihren Aussagekern hin geprüft. Dabei ergab sich ein krasser Dualismus der Quellenaussagen. Ein Keil des Widerspruchs spaltete, wie wir sahen, die Quellen in zwei Hälften, die sich nicht zur Deckung bringen ließen. Relativistische Quasi-Methodik setzt nun ihren Ehrgeiz darein, das Unmögliche dennoch fertigzubringen, und müht sich, natürlich vergeblich, ab, aus den sich widersprechenden Quellen einen Sinn herauszudestillieren. Dabei wird von den Relativisten nun eine Vergewaltigung der störrischen Quellen ausgeübt, dass es nur so eine Art ist. Was mir die Relativisten vorwerfen möchten, das betreiben gerade sie nach Herzenslust: die Quellen vergewaltigen, pressen, isolieren oder unter den Tisch werfen. Sie können gar nicht anders als gewalttätig vorgehen, denn ohne Brutalität und Ignorieren unbequemer Quellenseiten geben die sich widersprechenden Aussagen keinen Sinn her. Ich dagegen habe es gar nicht nötig, die Quellen zu vergewaltigen und zu isolieren. Meine Betrachtung zielt einfach auf das Wesentliche, den Kernpunkt aller Quellenaussagen ab. Ich suche jeweils den archimedischen Punkt in der gefälschten Überlieferung. In unserem Falle besteht dieser archimedische Punkt in dem papiernen Faktum des grenzenlosen Verfalls Roms, und zwar in dem angeblichen totalen Ruin der heiligsten Kultstätten Roms und der Christenheit.